jetzt in der Stunde ernstester Entscheidung wiederholen wir es vor Ihnen aus vollem und starkem Herzen. Führerbefehl, wir folgen! Mit unserem alten Kampfruf, Adolf Hitler, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! The crowds continued to cheer, and the stormtroopers continued to march into Poland, Czechoslovakia, Norway, Vienna, killing the innocent, destroying their land. Always their crimes were set to music, marching music.